Fluch, so dort die Erde schlägt, auch derer Menschen Herz getroffen. Wer kann auf gute Früchte hoffen, da dieser Fluch bis in die Seele dringet, sodass sie Sünden Dornen bringet und Lasteristen trägt. Doch wollen sich oftmals die Kinder der Höllen in Engel des Lichtes verstellen. Man soll bei dem verderbten Wesen von diesen Dornentrauben lesen. Ein Wolf will sich mit reiner Wolle decken, doch bricht ein Tag herein, der wird, ihr Heuchler, euch ein Schrecken, ja, unerträglich sein.